Mein Name ist Nora Bickmann. Ich schreibe derzeit meine Masterarbeit im Bereich der klinischen Psychologie an der Universität Bremen und lebe zusammen mit meinem Hund Bella im Landkreis Osnabrück. Während meines Studiums ging es häufig auch um das Thema Lernen und natürlich auch darum, wie unser Gehirn funktioniert. Genau das hat mich fasziniert. Dieses kleine Ding zwischen unseren Ohren, das uns ermöglicht, noch so komplexe Vorgänge und Tatsachen zu hinterfragen und zu verstehen. Oder eben auch Neues zu erlernen und für die Zukunft als bekannt abzuspeichern. Wenn wir Neues abspeichern, fällt uns dies meist schwer, weil wir unsere Aufmerksamkeit teilen oder weil wir uns wenig Zeit geben. Ich zeige dem Hörer und Leser, wie unser Gehirn funktioniert und auch, wie gehirngerechtes Lernen funktioniert. Warum ich das tue? Weil wir verlernen zu lernen. Es geht in der heutigen Gesellschaft nur noch um mehr, schneller und besser. Um Effektivität. Kinder sollen nach 12 Jahren das können, wofür sie vorher 13 Jahre hatten. Studenten möglichst nach 3 bis 4 Jahren Grundstudium alles wissen, was sie für die nächsten 30 bis 40 Jahre Berufsleben umsetzen sollen. Und immer mehr Auszubildenden wird angeboten, ihre Ausbildung von 3 auf 2 Jahre zu verkürzen. Wie soll unser Gehirn in dieser Zeit nicht überfordert sein? Aber darüber hinaus wollen wir pro Tag immer mehr erreichen und haben doch die meiste Angst vor dem Burnout. Warum dann nicht wenigstens dem Gehirn die Chance geben, so effektiv wie möglich zu arbeiten und uns so wenigstens ein Stück weit das Lernen zu erleichtern? Ich kenne kaum jemanden, der das nicht möchte. Du bist dein bester Lehrer. Nora Bickmann. 48. Das ist die Anzahl der Lehrer in meinem Leben. Lediglich während meiner Schulzeit. Auf wie viele kommen Sie? Vielleicht kommen Sie auf mehr oder auf weniger. Doch sicher ist, egal wie viele Lehrer Sie in Ihrem Leben hatten, alle haben Ihnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht, die wichtigsten Dinge in Ihrem Leben beizubringen. Oder etwa nicht? Sie erinnern sich bestimmt ebenso gut an Ihre Schulzeit wie ich. An den einen Lehrer oder die eine Lehrerin, die ihre Schullaufbahn sehr positiv bestimmt haben. Den sie immer mochten, weil er oder sie gefördert hat. Und dann gab es diesen einen oder die eine, die sie bis heute einfach nicht leiden können. Sie erinnern sich? Fallen ihnen noch mehr Lehrer ihres Lebens ein? Vielleicht ein Musik- oder Sportlehrer, der immer nur dann etwas hervorgehoben hat, wenn es falsch war. Die Tanzlehrerin, die den Jungs beim Tanzkurs den Kopf verdreht hat. Vielleicht Freunde, die ihnen ein Kartenspiel beigebracht haben. Großeltern, Onkel, Tanten oder auch Geschwister. Nicht zu vergessen, die eigenen Eltern. Allesamt Lehrer ihres Lebens. Doch einer fehlt. Sie selbst. Das Wort Lehren ist etymologisch mit den Wörtern Lernen und List verwandt. Demnach der Wortgruppe Leisten angehörig, was zunächst einer Spur nachgehen bedeutet. Lernen geht auf die gotische Bedeutung des Wortes leis, ich weiß, beziehungsweise genauer übersetzt, ich habe nachgespürt, zurück. Die Herkunft des Wortes selbst also zeigt an, dass Lernen ein Prozess ist, bei dem man nach einer Spur nachgeht. Die erste Definition in meinem Studiensemester, die ich auswendig lernen musste, lautete, und ja, ich weiß sie tatsächlich noch heute, Lernen ist ein mittelfristiger Veränderungsprozess als Ergebnis individueller Erfahrung sowie dessen Resultate. Ich versuche es mal aufzubröseln. In der Pädagogik versteht sich Lernen als Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Schreiben, Lesen, Rechnen, geografische Kenntnisse oder geschichtlichem Wissen. Soweit ist das noch recht eindeutig. Der psychologische Lernbegriff geht deutlich weiter. Hier bedeutet Lernen, dass alle erfahrungsbildenden Prozesse das Individuum prägen und dies dann dazu führt, dass wir teils automatisch lernen, sei es das Lernen von Ab- und Zuneigung, Gewohnheiten oder das lösungsorientierte Denken. Unter Lernen versteht man den absichtlichen oder den beiläufigen individuellen oder kollektiven Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nun haben Sie vielleicht schon gemerkt, dass dieser Teil des Buches etwas in die psychologische Schiene abrutscht. Richtig. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum er jetzt überhaupt weiterlesen sollte. Was können Sie schon über das Lernen lernen? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, seit wie vielen Jahren Sie bereits tagtäglich lernen? Jeden einzelnen Tag Ihres Lebens. Tatsächlich. Doch wie aktiv nutzen Sie Ihr ach so großes Wissen eigentlich? Herbert Gurjoy sagte einst, "Tomorrow's illiterate will not be the man who can't read. He will be the man who has not learned how to learn." Frei übersetzt bedeutet dies, der Analphabet von morgen ist nicht der, der nicht lesen kann. Es wird der sein, der nicht gelernt hat zu lernen. In der heutigen Zeit werden wir alle darauf getrimmt, immer mehr, immer schneller, immer besser zu sein. Ich könnte Ihnen jetzt tausende Beispiele dafür aufführen und wir würden zu keinem Ende kommen. Seien es die Kinder in den Kindergärten oder Grundschulen, die Jugendlichen vor dem Abitur, die jungen Erwachsenen in der Ausbildung oder im Studium oder auch die Älteren, die sich zum Beispiel mit dem neuen Arbeitsplatz zurechtfinden müssen. Es gibt Unmengen an Ratgebern zum Lernen. Kurse werden an Universitäten angeboten mit dem Titel "Wie lerne ich richtig?" Und selbst in Schulen geht es darum, auf welchem Weg ein Kind die Massen von Inhalten möglichst schnell und effektiv in sich hineinschaufelt. Vor einigen Jahren kam hierzu der Begriff Bulimie-Lernen auf. Heute ist er etabliert. Kurz vor der Prüfung möglichst viel Inhalt möglichst schnell in den Kopf zwängen, um ihn dann während der Klausur aufschreiben zu können. Traurige Wahrheit. Doch wann haben wir eigentlich angefangen, uns über diese Dinge Gedanken zu machen? Jedes kleine Kind lernt, nahezu automatisch. Wir alle haben schon gesehen, wie ein Kind zum Beispiel sprechen oder gehen lernt. Es ist kein Prozess, der sich innerhalb von wenigen Stunden entwickelt und dann einfach funktioniert. Es ist ein langwieriger Prozess, über Tage, Wochen und Monate. Und es passiert ganz automatisch. Und was machen die Eltern währenddessen? Sie motivieren ihre Kinder. Haben Sie schon einmal beobachtet oder vielleicht sogar selbst erlebt, mit welcher Begeisterung und Vorfreude ein Elternteil wenige Meter vor dem Kind hockt und es anspornt, in seine Richtung die ersten Schritte zu tun? Das ist Motivation. Und das Kind, es erfreut sich über die Belohnung der Eltern. Das strahlende Lächeln, die herzliche Umarmung, all dies passiert vollkommen automatisch. Bei all unserem Handeln und Verhalten spielen drei Faktoren eine maßgebliche Rolle: Emotion, Motivation und Lernen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Schulzeit, meine sogenannten Motivatoren. Kennen Sie auch noch Fehler lesen? Ein Text wird ausgesucht und jeder muss laut vor der ganzen Klasse lesen. So lange, bis er oder sie einen Fehler macht. Dann ist der nächste an der Reihe. Die meisten Mädchen konnten immer sehr viel von einem Text lesen und waren nur mäßig beeindruckt von ihrem Können. Die Jungen haben häufig absichtlich Fehler gemacht, weil laut vorlesen voll uncool war. Nun, und ich wollte gerne richtig lange laut etwas vorlesen. Auch ich wollte ein Lob bekommen. Doch vor lauter Nervosität machte ich an diesem einen bestimmten Tag bereits im ersten Satz einen Fehler. Okay, einen Fehler ließ meine Lehrerin durchgehen. Nächster Satz und zack, der nächste Fehler. Als wenn das nicht schon genug wäre, sagte Frau H. lediglich, "Nora, du bist zu blöd, um Deutsch laut vorzulesen. Du kommst in den Förderunterricht." Emotion? Deutlich negativ. Motivation? Nahezu nicht mehr vorhanden. Lernen? Außer Frage. Der letzte Part ist nicht ganz korrekt. Gelernt hatte ich, laut lesen ist nicht mein Ding und in Zukunft vermeide ich so etwas lieber. Bis heute klingen mir diese Worte nach und jedes Mal, wenn ich etwas vorlesen soll, werde ich leicht panisch, sobald der erste Fehler passiert. Aber nur noch leicht. Denn die Motivation, der zeige ich es, wurde einige Jahre später so richtig groß, sodass ich still für mich allein in meinem Zimmer anfing, wieder zu lesen. Doch die vielen Jahre, in denen dies nicht möglich war, aus Angst zu versagen, die gibt mir keiner wieder. Nicht nur als Kind oder Jugendlicher handeln wir nach diesen drei Prinzipien. Auch im Erwachsenenleben sind wir dadurch beeinflusst. Baumert geht noch einen Schritt weiter und unterteilt den Aspekt des Lernens in drei Lernstrategien, denen wir unterliegen. Zum einen die kognitive Lernstrategien, das Wie der Informationsaufnahme. Zweitens die metakognitive Lernstrategie, die Kontrolle der eigenen Lernfortschritte. Und drittens die ressourcenbezogenen Lernstrategien, Organisation und Rahmenbedingungen des Lernens, zum Beispiel auch Zeitmanagement und Arbeitsplatzgestaltung. Was hilft Ihnen das nun in Ihrem Alltag? Zum einen hilft es zu verstehen, warum es uns besonders als Erwachsenen oft so schwer fällt, noch einmal anzufangen zu lernen. Allein auf der Ebene der Lernstrategien gibt es Punkte, die schwer in unseren bereits gefüllten Alltag integrierbar sind. Zum anderen fehlt uns das Verständnis, wie eigentlich gutes Lernen funktioniert, obwohl wir unser ganzes Leben nichts anderes machen. Wie haben Sie früher gelernt? Und wie lernen Sie heute? Der Englischlehrer meiner 7. Klasse war der festen Überzeugung, Karteikästen seien das einzig Wahre. So baute er mit uns einen Karteikasten im Werkunterricht. Eigentlich sehr fortschrittlich, da dies fächerübergreifend war. Und teilte nach jeder Englischstunde Zettel aus, die wir lediglich noch zerschneiden, einzeln in den Karteikasten einordnen und lernen mussten. Denn, ebenfalls seine Ansicht, Vokabeln müsse man einzeln als Wort lernen. Zumindest der Ansatz war nett. Während meines Studiums lernte ich, dass das Entscheidende war, die Bücher meiner Dozenten nahezu auswendig zu lernen. Also Buch gekauft, hingesetzt, gelesen und markiert. Ich gebe zu, viel hängen geblieben ist da meist nicht. Mein Vater sagte mir nach meiner Abi-Entlassung: Freu dich auf das Studium, da darfst du endlich selbstständig denken und lernen und deine eigene Meinung äußern. Doch meine Erfahrung zeigt, dass diese Zeiten leider lange vorbei sind und auch an der Universität das stupide Auswendiglernen häufig eher verlangt wird. Freigeister? Fehlanzeige. Heute ist bekannt, dass die letzte Methode unter den Studenten tatsächlich nahezu die beliebteste Lernmethode ist. Gleichzeitig aber auch eigentlich Zeitverschwendung, wie die Studie von John Donlowski der Kent State University herausgefunden hat. Das Ergebnis der Studie: die beliebtesten Methoden wie Texte zusammenfassen, Textabschnitte zu markieren, Schlüsselwörter herauszuschreiben und stures, wiederholendes Lesen sind zeitgleich die schlechtesten. Die meisten von Ihnen sind vermutlich nicht mehr in der Schule oder studieren. Können Sie sich dennoch von diesen Methoden freisprechen? Wie zum Beispiel bereiten Sie sich auf eine Präsentation vor? Oder wenn Sie ein wichtiges Kunden- oder Mitarbeitergespräch haben, was tun Sie vorab? Ganz banal, die Geburtstagsrede beim 60. Geburtstag Ihres Nachbarn. Ich möchte wetten, dass Sie eine Rede schreiben, die wichtigsten Wörter markieren und später versuchen, diese auswendig zu lernen, nachdem Sie sie ja wenigstens 2 Tage zuvor geschrieben haben. Machen Sie sich nichts daraus. Das ist genau das, was Ihnen vermutlich die 48 Lehrer Ihrer Schulzeit und auch noch weitere Lehrer Ihres Lebens beigebracht haben. Theodor Weitz sagte: Die Art, wie das Lernen in seiner untersten Stufe betrieben wird und wie das Kind sich gewöhnt, es zu betrachten, ist für das Leben häufig entscheidend. Bei uns auf dem Land sind die Kinder entweder im Schützen- oder Fußballverein, also meist die Jungs, oder die Mädchen im Karnevalsverein. So auch ich. Bereits als 3-Jährige stand ich als Bienchen oder Vogel auf der Bühne und tanzte. Doch damit nicht genug. Ich stand auch in der Bütt. Ich war noch ziemlich jung, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Da war dieses Katzengedicht von einem Kätzchen, das sich das Frätzchen putzt. Ich wollte es unbedingt auf der Bühne vortragen, im Kätzchenkostüm. Das einzige Problem war, ich konnte noch gar nicht lesen. Also haben sich meine Eltern hingesetzt und mit mir geübt. Sie haben den Text auf eine Kassette gesprochen und so habe ich meinen Text für die Bütt gelernt. Am Tag der Galasitzung, der größten Karnevalsveranstaltung bei uns, sollte ich nun mein Katzengedicht aufsagen. Ich war so stolz, dass ich es auswendig konnte, dass es mir nichts ausmachte, dass ich eigentlich mit meinem Fieber ins Bett gehörte. Auch meine Eltern konnten mich nicht aufhalten. Wollte ich doch allen zeigen, dass ich mein Gedicht gelernt hatte. So fing ich also an und noch heute kann ich einige der Zeilen. Es putzt sich das Kätzchen, das niedliche Frätzchen. Es reinigt die Katze, die dreckige Tatze. Gib Acht, wie Kätzchen es macht. Anfangs erwähnte ich bereits, dass kein Kind von jetzt auf gleich sprechen lernt. Doch wie lernt es sprechen? Tauschen Sie einfach in der obigen Geschichte mein Gedicht gegen die Sprache aus. Zuallererst hört ein Kind, ein Säugling. Es hört die Sprache an, die die Eltern mit ihm sprechen und nimmt genau diese auf. Es entwickelt ein Gespür für die Melodie der Stimme und Sprache und in seinem Kopf fangen Synapsen an, ein Sprachmuster zu entwickeln. Zunächst formt sich das Gehirn also nur über das Gehörte. Später fängt das Kind an zu reden und hier nach dem Prinzip Trial and Error. Kein Kind kann von der ersten Minute an perfekt sprechen. Ich erinnere noch einmal an meine allererste Definition im Studium. Ein mittelfristiger Veränderungsprozess. Ohne Lernprozess gibt es keine Gedächtnisbildung. Heißt also auch, alles, was wir von klein auf erlernen, prägt uns. Wir reifen durch unsere Erfahrungen. Unser Gehirn ist dafür aufgeteilt in verschiedene Untergedächtnisse. Das semantische Gedächtnis für Faktenwissen, das episodische Gedächtnis für biografisches Wissen, das prozedurale Gedächtnis für Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das semantische Gedächtnis speichert grob gesagt das Allgemeinwissen des Menschen ab. Wortbedeutungen, Begriffe und deren Zusammenhänge oder Faktenwissen werden hier in semantischen Netzwerken organisiert. Die meisten Fakten werden hierbei nicht als einzelne Aspekte abgespeichert, sondern gehören auf einmal zum Gesamtspeicher des Menschen. Das episodische oder auch autobiografische Gedächtnis speichert Ereignisse, die uns unmittelbar betreffen, wie zum Beispiel unsere prall gefüllte Schultüte des ersten Schultages, der immer gleiche Duft in Omas Flur oder weitere persönliche Erinnerungen unseres Lebens. Auch entscheidend positive sowie negative Ereignisse wie der Hochzeitstag, die Geburt des Kindes oder die Beerdigung eines Verwandten werden als komplexe Alltagserinnerungen in räumlichem und zeitlichem Bezug zueinander eingeordnet und abgespeichert. Erinnern wir uns an etwas aus dem episodischen Gedächtnis, so werden gleichzeitig Bereiche des Stirn- und Schläfenlappens, der rechten Gehirnhälfte und auch Teile des limbischen Systems aktiviert, welches für die emotionale Bewertung von Erlebten zuständig ist. Das prozedurale oder auch implizite Gedächtnis vermerkt Fertigkeiten, die ohne Nachdenken eingesetzt werden, also Automatismen. Die Inhalte können nur in bestimmten Kontexten abgerufen werden, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Schwimmen. Das Abrufen der Inhalte selbst aus dem jeweiligen Gedächtnis findet natürlich vollkommen automatisch statt. Alles nichts Revolutionäres, richtig? Falls Sie damit gerechnet haben, dass ich oder die derzeit so beliebten Neurowissenschaften das Rad neu erfinden, muss ich Sie leider enttäuschen. Es gibt derzeit kein Forschungsergebnis der Neurowissenschaften, das eine der klassischen psychologischen Theorien des letzten Jahrhunderts widerlegt oder bahnbrechend erneuert. Wie aber auch? Unser Gehirn verändert sich schließlich evolutionsbedingt nicht über Nacht. Auch wenn Forscher heutzutage der Auffassung sind, vieles, das Gehirn betreffend, verstanden zu haben, so ist auch deutlich geworden, dass jedes Gehirn ein einzigartiges Unikat ist. Vergleicht man die Erfolge von Lernenden unter gleichen Lernbedingungen, so erzielen diese trotz dessen Unterschiede. Dies kann begründet werden mit voneinander abweichenden Vorkenntnissen, Motivation oder grundsätzlich unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten. Die Motivation spielt hierbei eine große Rolle, da langweiliges Pauken, wiederholte Misserfolge oder auch Bloßstellen eine große Gefahr der Demotivation und der negativen emotionalen Verknüpfung darstellen. Stures Wiederholen von zusammenhanglosen Vokabeln, die keinen Sinn für den Lernenden ergeben, ist vermutlich der bekannteste Demotivator der Schul- und Lernzeit. Haben Sie eine Fremdsprache erlernt? Um Englisch kommt heute kaum jemand mehr herum, gestehen wir es uns ein. Vor allem in der Wirtschaft ist es nicht mehr wegzudenken. Firmen wissen heutzutage auch, wenn sie einen neuen Kunden oder eine Firma im Ausland gewinnen wollen, führen sie die Verhandlungen am besten in seiner Landessprache. Das hat allerdings etwas mit dem Wohlbefinden des Gegenüber zu tun. Doch wie lernen wir seit der Schulzeit Fremdsprachen? Zunächst ist da das Vokabelnlernen. Ich erinnere an den wohlgemeinten Karteikasten meines Englischlehrers der Unterstufe. Jetzt denken Sie bitte an ein Kind, das zum ersten Mal seine Muttersprache erlernt. Wie fangen Sie an, einem Kind das Sprechen beizubringen? Richtig. Ja, guck mal, Schatz, das ist ein Ball. Ich hake ein. Das Kind lernt schon viel früher die Sprache und jedes Elternteil glaubt fest daran. Schon in den ersten paar Tagen kommunizieren Eltern mit dem Neugeborenen, als würde es sie verstehen. Das ist deine Mama und das ist dein Papa. Das Kind nimmt die Melodie auf und speichert dies als gehörtes Wissen ab. Das ist auch der Grund, warum Pädagogen und Psychologen vor einigen Jahren vehement gegen bestimmte Fernsehserien für Kinder, die hier nicht weiter betitelt werden, plädiert haben. Die Babysprache wird selbstverständlich genauso vom Kind aufgenommen wie die richtige Sprache. Kinder plappern schließlich in den Anfängen nicht einfach so darauf los. Sie hören erst zu, nehmen es in ihr semantisches Gedächtnis auf, verarbeiten es und sprechen später dann das nach, was sie schon allzu oft gehört haben. Und Umlernen ist schwerer als Neulernen. Doch warum erzähle ich Ihnen nun, wie ein Kind sprechen lernt? Weil es bei Ihnen genauso funktioniert. Nicht beim Fremdsprachenlernen, dazu kommen wir gleich. Stellen Sie sich aber vor, Sie würden in einem neuen Betrieb anfangen. Zunächst einen Tag Probearbeiten. Sie bekommen anfangs gezeigt, was, wie und wo zu tun ist. Sie hören sich vielleicht ein Telefonat an, um den Firmenton aufzuschnappen, bekommen mit, wie der Umgang unter den Mitarbeitern und zwischen dem Chef und seinen Mitarbeitern ist. Danach sind Sie an der Reihe, unter den wachsamen Augen und Ohren des Mitarbeiters, der Sie einzuarbeiten hat. Erst, wenn Sie das Firmenseepferdchen mit Bravour gemeistert haben, dürfen Sie selbstständig arbeiten. Ziel erreicht. Nun zurück zu unseren Fremdsprachen. Wir fangen an mit Vokabeln, dann Grammatik. Nebenbei weitere 100 Vokabeln, zwischendurch ein Test, Vokabeln übersetzen, im besten Fall einen Lückentext zum Einsetzen. Wir könnten diese typische Reihenfolge noch weiter fortsetzen. Vielleicht merken Sie aber schon, worauf es hinausläuft. Wie sollen wir so eine Sprache erlernen? Natürlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass es bei vielen funktioniert. Doch um welchen Preis? Diese Art des Sprachenerwerbs ist eindeutig weit von dem natürlichen Lernansatz des Sprachenlernens entfernt. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Fremdsprache. 5. Klasse. Bereits nach wenigen Wochen fing ich an, in mein Workbook neben meine Vokabeln zu malen. Ich höre die Worte noch heute in meinen Ohren schallen. Nora, wenn du malen willst, kann ich dich auch zurück in den Kindergarten schicken. Autsch, der saß. Davon abgesehen, dass ich danach herzlich wenig Motivation hatte, weiter Vokabeln zu lernen, habe ich auch einfach keinen Sinn darin gesehen, nur einzelne Wörter zu lernen. Auch meine Eltern, die gerne mit mir verreisten und mir zeigen wollten, wie toll es ist, eine andere Sprache zu können, sagten, ich solle Vokabeln in ganzen Sätzen lernen. Aber die Lehrerin sagte doch immer nur 10 Vokabeln pro Tag. Mit der zweiten Fremdsprache lief es sehr ähnlich. Bereits nach 2 Jahren hatte ich komplett den Anschluss verloren, 2 weitere lagen noch vor mir. Ich habe mich durchgeschlagen, zum Leid meiner Eltern nur gerade so. Den Satz, du bist halt nicht so sprachbegabt, hörte ich nur allzu oft von meiner Lehrerin. Aber Naturwissenschaften lagen mir, weiß Gott, noch weniger. In der 11. Klasse bekam ich die Chance, ein Auslandsjahr zu absolvieren. Zum großen Entsetzen meiner Mutter zog ich das tatsächlich der 11. Klasse hier in Deutschland vor. Ich kam in Amerika an, 15 Jahre alt, viel zu klein für die große, weite Welt und alle Leute dort wollten unbedingt mit mir sprechen. Wollten wissen, ja, was wollten sie eigentlich wissen? Ich verstand tatsächlich nichts. Bis dahin hatte ich 6 Jahre Englischunterricht hinter mir und das ganz offensichtlich recht erfolglos. Denn bereits auf dem Airport in Chicago verstand ich kein Wort. Es hat genau 2 Wochen gedauert, ständiges Zuhören von Dingen, die ich nicht verstand, Fragen, auf die ich nur nickte und nett lächelte, weil ich nicht zum dritten Mal nachfragen wollte. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an meinen ersten Traum auf Englisch. Ja, richtig. Mein erster Schultag war gerade vorbei und ich war abends so müde, dass ich auf dem Sofa meiner Gasteltern einschlief. Mein Englischlehrer, Herr Timothy, war fasziniert von meinem Nicht-Können und stellte mich bereits am ersten Tag vor der gesamten Klasse bloß. In meinem Traum stand ich vor ihm und berichtete ihm stolz in nahezu perfektem Englisch, dass ich meine erste Hausaufgabe gerne zur Benotung abgeben wollte. Ende des Traums. Dazu sei gesagt, alle Gedanken und alles weitere Gesagte im Traum war ebenfalls auf Englisch. Ich gebe zu, das so aufgeschrieben zu sehen, ist ein wenig peinlich. Der Traum hat aber seinen Zweck erfüllt. Ich ging am darauffolgenden Tag tatsächlich zu ihm. Mein Englisch war weder perfekt, noch hatte ich meine Hausaufgaben vollständig erledigt. Aber ich ging zu ihm und bat ihm, mir noch einen Tag Zeit zu geben, damit ich die Aufgaben mit Hilfe meiner Gastmutter fertigstellen konnte. Er gewährte mir diese Zeit. Ab dem Tag vermied ich nahezu jedes deutsche Wort für die kommenden 333 Tage bis zu meiner Abreise. Schöne Geschichte, denken Sie vielleicht. Es ist wahr. Wenn mich jemand fragt, wieso ich so gut Englisch spreche, konnte ich lediglich sagen, dass ich viel zugehört habe und einfach drauf losgesprochen habe. Ich habe bestimmt tausende Fehler gemacht. Wenige wurden mir von meinen Gesprächspartnern angekreidet. Besonders Erwachsene tun sich schwer, wenn es darum geht, Jahre nach ihrem Schulabschluss wieder etwas Neues zu lernen. Ihnen fällt es meist schwer, die Zeit und Motivation dafür aufzubringen. Forscher haben herausgefunden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den aktuellen Emotionen des Lernenden und dessen Lernleistung besteht. Heißt genauer, unser Gehirn erinnert sich an negative Erfahrungen, zum Beispiel in einem früheren Schulfach, und reagiert dementsprechend in später folgenden Situationen. Schlimmer noch, Ihr Gehirn schüttet schon vor der eigentlichen Situation das Stresshormon Cortisol aus. Vielleicht gehören Sie auch wie ich zu den Menschen, die sagen, hey, unter Stress kann ich sehr konstruktiv arbeiten. Ja, aber. Cortisol bewirkt, dass sich Ihr Körper auf einen Kampf oder eine Flucht vorbereitet. Also haben Sie vielleicht kurzfristig das Gefühl, dass Sie sich zum Beispiel gut konzentrieren können. Dies lässt allerdings nach bereits kurzer Zeit nach. Ebenso kommt es aufgrund der hohen Cortisolkonzentration zu Erinnerungsverlust, was beim Lernen für einen Vortrag oder Ähnlichem eher unvorteilhaft ist. Ein stetiges Sich-Wiederholen dieses Stresslevels führt zu permanenten negativen Erfahrungen, die Ihr Gehirn nicht so schnell vergisst. Zukünftig bekommen Sie schon Stress, bevor Sie überhaupt angefangen haben. Gelingt dann Ihre Aufgabe, das Lernen nicht einmal, so prägt sich Ihr Gehirn auch das besonders ein. Sie sind sozusagen gebrandmarkt. Die Folge dessen? Zweifel an der eigenen Fähigkeit. Dies führt meist zu folgendem. Self-fulfilling prophecy. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Diesen Part können Sie übrigens auf jegliche Lebensbereiche ausweiten. Ein Mitarbeitergespräch, das irgendwie nicht nach Plan verlief, ein Einstellungsgespräch, dem eine Absage nachging, im Privaten vielleicht eine Liebeserklärung, der eine Ohrfeige und eine verlorene Freundschaft folgte. All diese negativen Erfahrungen können die oben genannte Self-Fulfilling Prophecy nach sich ziehen. Gedanken wie das hat sonst auch nicht funktioniert oder das konnte ich noch nie, schweben in Ihrem Kopf herum und sorgen dafür, dass Sie die Aufgabe nicht meistern werden. Und genauso haben Sie es ja auch vorhergesagt. Die Gedanken der Self-Fulfilling Prophecy aufzudecken und mit wohlwollenden anderen, neuen Gedanken zu ersetzen, ist ein guter Weg, um die Hürden des Lebens zu meistern. Schließlich haben Sie jeden Tag aufs Neue die Chance, etwas aus Ihrem Leben zu machen. Bei Kindern ist dies entscheidend, denn diese haben meist die geringsten kognitiven Fähigkeiten, selbst zu erkennen, dass etwas einfach nur Pech war, und geben sich meist selbst die größte Schuld. Für die Erwachsenen gilt also, sei es ihr eigener Kopf, der sie versucht, hinters Licht zu führen, oder vielleicht der ihrer Kinder, die von Selbstzweifel geplagt werden. Schaffen Sie diese Zweifel beiseite. Sie sind Ihr bester Lehrer. Meine Mathelehrerin der 7. und 8. Klasse war, sagen wir, menschlich etwas inkompetent. Gut 50% der Klasse bekamen Nachhilfe, weil wir es im Unterricht nicht verstanden hatten. Und die restlichen 50% verstanden es ebenfalls nicht, nahmen aber keine Nachhilfe. Zum Glück war mein Papa Mathelehrer. Wohlwollend setzte er sich also mit mir, seiner Tochter, am Nachmittag hin, Stunde um Stunde, und erklärte mir meine Matheaufgabe. Zum Beispiel einen einfachen Dreisatz. Früher habe ich nicht verstanden, warum ich damit rechnen sollte. Ist mir doch egal, wie viel Kilometer ein PKW mit 60 Liter Benzin zurücklegt, wenn er auf 100 Kilometer 9,6 Liter verbraucht. Der Sinn fehlt. Heute kann ich mir den Dreisatz aus dem Alltag kaum wegdenken. Nun, mein Papa brachte es mir so bei, dass ich es verstanden habe. Ebenso, wie ich eine Textaufgabe zu lesen hatte, damit ich das Wichtigste herausfiltern konnte. Wenn unsere Hausaufgaben dann abgefragt wurden, konnte ich mich zumindest zu den 10% dazuzählen, die die Aufgabe erledigt hatten. Meist sogar zu den 5%, die sie verstanden hatten. Wenn ich sie allerdings vortragen und erklären wollte, sagte meine Lehrerin, nein, Nora, das machen wir jetzt nicht nach deinem Schema F, das du sonst woher hast. Hier gelten meine Regeln. Mündlich bekam ich eine 4-, Förderung der Motivation und des selbstständigen Arbeitens sieht meiner Meinung nach anders aus. Zumal besagte Lehrerin dann eines Tages nach meiner ersten 5 in Mathe bei meinen Eltern anrief und ihnen erklären wollte, dass es lediglich eine schlechte Note sei. Meine Eltern haben sehr entspannt reagiert. O-Ton meines Papas. Ich habe auch in Prozentrechnung in der Schule eine 5 geschrieben und später Mathematik studiert. Mir ist egal, was meine Tochter in ihrer Klausur schreibt. Ich weiß, sie kann Mathe. Er sollte Recht behalten. Meine Eltern waren die tollsten Lehrer meines Lebens. Da bin ich mir sicher. all die Lehrer ihres Lebens, sie waren gute und schlechte Beispiele. Nun sind Sie an der Reihe. Schauen Sie sich kritisch an, wie Sie an Zulernendes herangehen. Denn Sie können noch so viele tolle Ratgeber lesen, die Ihnen sagen, wie Sie zu lernen haben, wenn Sie sich nicht einmal mit sich selbst beschäftigen und sich selbst reflektieren. Wie haben Sie bis jetzt gelernt? Mit welchem Einsatz und mit welchem Erfolg? Führen Sie sich vor Augen, ob diese beiden, Einsatz und Erfolg, in Relation stehen. Ihr Gehirn hat vermutlich über viele Jahre abgespeichert, welche Lernstrategien Sie als funktionierend empfinden und mit der Sie auch Erfolg hatten. Positiv abgespeichert heißt hier für Sie, dass Sie diese Methode zukünftig wieder anwenden. Bemerken Sie allerdings, dass die Methode zwar zum Erfolg geführt hat, dies aber nur unter großem Einsatz oder mit viel Stress, so sollten Sie Ihre Methodik überdenken. Denn Ihr Gehirn speichert dann Lernen und Stress als negative Kombination ab, was Sie später immer wieder vom Lernen abhalten könnte. Eines der einfachsten sowie am besten umsetzbaren als auch veränderbaren Beispiele ist das Bewusstmachen dessen, was und wie viel das Gelernte einzig und allein aufgrund der von Ihnen gewählten Lernart im Kopf bleibt. Bestimmt ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel alles, was Sie lesen, weniger im Kopf bleibt, als würden Sie es jemandem erzählen. Thalheimer schlüsselte auf, wie viel Prozent des Gelernten bei uns hängen bleibt, abhängig von der gewählten Methode. 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen, 50% von dem, was wir sowohl hören als auch sehen, 70% von dem, was wir selbst sagen und 90% von dem, was wir sowohl sagen als auch aktiv umsetzen. Heißt für Sie als Lernender, werden Sie aktiv. Es ist immer gut, sich vorher in ein Thema einzulesen und sich dabei vorangegangene Ergebnisse vorzunehmen. Vielleicht ist es zukünftig eine Möglichkeit, nicht nur Vorangegangenes zu lesen, sondern gleichzeitig oder zumindest zeitnah zu hinterfragen. Wenn etwas bereits durchgeführt wurde, fragen Sie sich, was lief dann falsch? Oder was müssen Sie dann verändern? Sprechen Sie mit Kollegen darüber oder falls dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, fragen Sie sich laut. Probieren Sie es einmal aus. Einen Text laut und vielleicht sogar vor einem Spiegel vorzulesen. Es mag im ersten Moment wirklich befremdlich sein. Dies gibt Ihnen aber die Möglichkeit, Entfernung zum Text zu erlangen und so können Sie diesen von einem anderen Winkel betrachten. Diskutieren Sie mit sich oder anderen und auf einmal werden aus 10%, die beim Lesen hängen bleiben, bis zu 70%. Ein netter Nebeneffekt kann im Austausch mit anderen auch sein, dass diese Sie auf neue Gedanken bringen. Vielleicht gibt es einige Lerninhalte, die nicht so einfach diskutiert werden können oder die Sie anderen nicht erklären können. Die genannten Prozentangaben sollen Ihnen lediglich verdeutlichen, was es heißt, wenn Sie etwas nur lesen. Sehen Sie die Relation darin. Setzen Sie sich weniger unter Druck. Manches braucht seine Zeit, um in Ihrem Gehirn abgespeichert zu werden. Dann nehmen Sie dies hin und wiederholen die Inhalte zum Beispiel entsprechend häufiger. Ihnen soll lediglich verdeutlicht werden, welche Gründe es dafür gibt, dass Sie etwas einmal lesen und danach eventuell nicht sofort Experte auf dem Gebiet sind. Was haben Sie noch für Möglichkeiten? Testen Sie sich selbst. Erklären Sie anderen, was Sie gelernt haben und lassen Sie sie Fragen stellen. Viele Fragen. Sie bemerken so auch, was Sie noch nicht verstanden haben oder welche Inhalte für Sie nur oberflächlich abgespeichert wurden. Teilen Sie das zu Lernende in überschaubare Abschnitte und nutzen Sie die größtmögliche Vorlaufzeit, um nicht in das Bulimie-Lernen abzurutschen. Ihr Gehirn wird es Ihnen danken und Sie haben deutlich länger etwas von dem Gelernten. Insgesamt sind Sie deutlich erfolgreicher. Gehen Sie in die Selbstexplikation mit Ihrem Lerninhalt. Heißt, hinterfragen Sie, was Sie noch nicht wissen. Wo haben Sie noch Lücken? Was hat all das mit Ihrem Vorwissen zu tun? Sie aktivieren dadurch Ihr metakognitives Wissen. Kinder machen dies automatisch. Doch meist versuchen die von dem ständigen Warum genervten Eltern diese Nachfragerei zu unterbinden. Wenn es um Wissenserwerb geht, ein fataler Fehler. Werden Sie ein wissbegieriges Kind. Mischen Sie all Ihre Kenntnisse und entdecken Sie die Lernvielfalt für sich. So langweilen sie ihr Gehirn nicht und haben den bestmöglichen Erfolg. Eine Methode, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist das gehirngerechte Lernen. Gehirnoptimales Lernen beinhaltet, dass Sie sich auf die Bedürfnisse Ihres Gehirns abstimmen. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass im ersten Teil dieses Textes viel darüber geschrieben wurde, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie das Gehirn arbeitet. Der Grund dafür ist, dass es nicht die eine ultimative Lernmethode gibt. Jedes Gehirn ist individuell und genauso sind auch die Lernmethoden individuell erfolgreich. Dennoch gibt es bessere und schlechtere. Alle Methoden, die gehirnkompatibel sind, sind zugleich hilfreich für unser Lernen. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie wissen, wie Ihr Gehirn funktioniert. Sie sollten wissen, wie Sie förderlich lernen können und auch, womit Sie Ihren Geist überfordern. Wenn Sie wissen, wie Sie Ihrem Gehirn gerecht werden, brauchen Sie nicht die eine Methode. Sie können sich aus all Ihrem Vorwissen über das Lernen die wichtigsten Punkte heraussuchen und eine Mischung aus den verschiedenen Lernvarianten bilden. Ihr Vorteil? Es ist Ihr ganz eigener Lernstil, individuell auf Sie zugeschnitten. Staunen Sie, was in Ihnen steckt. Gehirngerecht heißt laut Vera Birkenbiel der Arbeitsweise des Gehirns entsprechend. Fakt ist, dass das menschliche Gehirn kein Computer ist, der neue Informationen einfach abspeichert oder noch einfacher via Copy-Paste kopiert und einfügt. Unser Gehirn nimmt neues Wissen auf, verarbeitet es, filtert es nach subjektiver Relevanz, also Bedürfnissen, Erfahrungen und individuellen Interessen. Und erst dann geht das Gelernte in unser Langzeitgedächtnis über. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie unser Gehirn genau funktioniert. Hierbei ist es irrelevant, ob Sie auf der Lehr- oder Lernseite stehen oder beides miteinander vereinbaren müssen. Ob Sie nun nach langer Zeit eine Fortbildung machen, noch in der Ausbildung sind, überlegen, ob Sie eine neue Stelle annehmen oder vielleicht Ihre Kinder unterstützen wollen bei der Hausaufgabe. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie Sie sich auf Ihr Gehirn einstellen und ob Sie mit ihm in Einklang oder dagegen arbeiten wollen. Welche Hilfsmittel gibt es noch, die Sie für sich umwandeln und einsetzen können? Sie selbst kennen Ihre Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Präferenzen am besten. Sie haben diese über die letzten Jahre wahrscheinlich zur Genüge ausgefeilt und in Ihren Alltag integriert. Schauen Sie, an welcher Stelle Sie beim Lernen Hilfe benötigen. Es ist keine Schande, etwas nachzuschlagen oder gar nachzufragen. Sehen Sie es als Ihre größte Lernmöglichkeit, wenn Sie anderen etwas erklären können. Sie wissen ja bereits, dass alles aktiv Gesagte und Gemachte zu 90% verankert, also gelernt ist. Bauen Sie Brücken, wenn Sie Neues lernen. Eine Möglichkeit ist es, Brücken zu bereits vorhandenem Wissen zu bauen. Eine weitere ist es, das Neuerlernte gründlich zu hinterfragen und eventuell ganz banale alltägliche Brücken zu finden, um sich die Inhalte zu merken. Durch das Herstellen von Verknüpfungen wird es nicht nur leichter, die Inhalte zu replizieren, die Informationen werden auch zu hochwertigeren, intelligenteren Informationen zusammenstrukturiert. Nicht nur Esel bauen Brücken. Spalten Sie die Lerninhalte auf. Nehmen Sie sich Zeit für die einzelnen Aspekte und legen Sie sinnvolle Pausen ein. Ihr Gehirn braucht für Neuerlerntes bis zu 6 Stunden, um es zu verarbeiten und zu verstehen. Geben Sie sich diese Zeit, Sie werden sie brauchen. Auch benötigt unser Gehirn Wiederholungen des Gelernten, da die Inhalte sonst wieder verloren gehen. Geben Sie sich und Ihren Gedanken nach einer Pause Zeit, sich wieder neu im Vorhergelernten einzufinden. Je öfter Sie die Inhalte wiederholen, desto gefestigter sind Sie in Ihrem Kopf verankert. Wenn nun noch einfach beim Lernen Input gleich Output wäre, hätten wir das Feld der Lehre und des Lernens tatsächlich vollständig revolutioniert. Erschwerend hinzu kommt aber, dass Leistung, also auch Lernleistung, maßgeblich beeinflusst wird durch unsere aktuelle Motivation und Emotionen. Unser limbisches System bewertet neue Informationen zunächst immer unter dem emotionalen Aspekt. Bestimmt bemerken Sie auch, dass irgendwelche komischen Vokabeln oder Formeln im Matheunterricht nicht so leicht zu merken waren wie der Refrain vom neuen Lied der Lieblingsband. Lawrence und Kiwek fanden heraus, dass sich die Synapsen im limbischen System um bis zu 30% vermehrten, wenn der Lernstoff positiv bewertet wurde. Das heißt für alle Lernenden, Optimal ist das Lernen dann, wenn Sie Lust und Spaß am Lernen und Freude beim Lernen haben und dieses im besten Fall sogar steigern. Ein langfristiges Ziel des Lernprozesses sollte die Belohnung durch Lernfreude sein. So erhalten sich Kinder selbst auch die Freude an der Schule und Eltern können so ihre Kinder am besten unterstützen. Selbstverständlich gilt eben dies auch im Arbeitsalltag. Wenn Sie nach einem Arbeitstag nach Hause gehen mit dem Gefühl von Zufriedenheit in Bezug auf Ihre Tätigkeit, dann vergessen Sie häufig, wie lange Sie tatsächlich heute gearbeitet haben und vielleicht verdrängen Sie auch den nörgelnden Kunden vom Vormittag. Für Lehrer, Ausbilder oder auch Teamchefs bedeutet dies, dass Sie erkennen müssen, wann die Stimmung in Ihrem Team, in Ihrer Gruppe absackt. Wann ist die Gefühlslage der Einzelnen so ausgelastet, dass keine Basis für das Lernen besteht? Wie fangen Sie dies auf und verändern etwas? Franz Mechsner nannte das Lernen im Freudemodus. Es besagt nicht, dass es sich um eine Spaßpädagogik handelt. Es geht vielmehr darum, dass Lernen Lust erzeugen soll, dass das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet wird. Dopamin regt die Konzentration und mentale Energie an und wir erleben eher Aha-Erlebnisse, somit also positive Emotionen. Entgegen dem Freudemodus stehen die negativen Emotionen, die in der Amygdala, dem Frontallappen und dem limbischen System die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol bewirken. Die Folgen davon wurden bereits aufgeführt. Auch Selbstwirksamkeits- und Erfolgserlebnisse ermöglichen die Abspeicherung von positiven Emotionen. Dazu gehört auch, dass Sie anerkennen, wann Ihr Biorhythmus eine Pause fordert. Jeder Tag hat bestimmte Leistungsspitzen sowie Täler. Im Grunde wissen Sie das. Aber hören Sie darauf? Ihre Denk- und Lernfähigkeit ist mitbestimmt durch Ihren Körper und Geist. Das klingt zunächst wahnsinnig spirituell. Eigentlich ist es nur logisch. Der Vorgang des Denkens und Lernens hat eine materiell-körperliche Seite sowie auch eine immateriell-geistige Seite. Wenn Sie nun daran denken, warum Sie gerne zur Arbeit gehen, was kommt Ihnen dann in den Sinn? Haben Sie diese Punkte schon einmal aufgeschrieben, sich vielleicht laut vorgelesen? Wie belohnen Sie sich während des Tages oder zum Beispiel nach Monatsabschluss? Alles Kleinigkeiten, die Ihnen die positiven Aspekte Ihres Alltags vor Augen führen sollen. Doch wie lernen Sie mit und von sich selbst am besten? Zunächst Organisation. Ein Zeitprotokoll oder ein Zeitplan hilft. Wie viel Zeit wollen oder können Sie investieren, um Ihre Work-Life-Balance in Waage zu halten? Beachten Sie dabei, dass Ihre emotionale Verfassung mit im Vordergrund steht. Falls Sie Probleme haben, einen solchen Zeitplan zu erstellen, gehen Sie rückwärts. Überlegen Sie sich am Zieltag X, wenn die Aufgabe erledigt ist, welche Rahmenbedingungen stehen. Was haben Sie am Tag, in der Woche, im Monat zuvor gemacht? Gehen Sie in realistischen Schritten zurück, bis Sie am heutigen Tag, dem Startpunkt, angekommen sind. Ein O-Termin, wie Organisation oder Ordnung, hilft. Richten Sie sich regelmäßig einen Überprüfungstermin ein. Sind Ihre Unterlagen noch vollständig? Liegen Sie im Zeitplan? Haben Sie nebenbei alle E-Mails bearbeitet und ist Ihr Arbeitsplatz noch aufgeräumt? Der O-Termin hilft Ihnen, Stress abzubauen, damit Sie sich die restliche Zeit auf Ihre Aufgabe konzentrieren können. Wenn Sie das Gefühl haben, den Anfang nicht zu finden, gibt es leider nur einen einfachen Tipp. Machen. Hier ist Mut der passende Indikator. Manchmal müssen wir einfach beginnen. Geraten Sie nicht in die Aufschieberitis-Falle. Das verhexte Wort des Multitaskings. Die Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Arbeiten kann nicht nebenbei erfolgen. Nehmen Sie sich Zeit, in Ruhe und allein konzentriert zu arbeiten. Fokussieren Sie Ihre Gedanken für die eingeplante Zeit, dann haben Sie danach den Rest Ihres Tages für alle anderen Dinge. Ähnliche Inhalte sollten Sie mit entsprechendem zeitlichen Abstand lernen. So komplex unser Gehirn auch strukturiert ist, überfordern wir es häufig. Geben Sie dem Gehirn die Zeit, die es benötigt, um das Gelernte zu verarbeiten und abzuspeichern. Erledigen Sie 5-Minuten-Tätigkeiten direkt am Anfang. So vermeiden Sie, die Arbeitsintensität zu unterschätzen und am Ende doch in Zeitnot zu geraten. Sind Sie am Ende Ihrer Tagesplanung angelangt und haben Ihr Lern- oder Arbeitsziel erreicht, dann schalten Sie bildlich gesprochen die Arbeitslampe aus und entspannen Sie. Lenken Sie sich ab. Selbst nach einem eher erfolglosen Tag, den Sie gelegentlich mal haben können, sollten Sie nicht versuchen, auf Biegen und Brechen weiterzuarbeiten. Sie verbessern Ihre Leistung dadurch keineswegs. Im Gegenteil. Häufig ist die genutzte Zeit eher kontraproduktiv einzuordnen. Räumen Sie sich einen Feierabend ein und tanken Sie neue Kraft. Denken Sie immer daran, dass Sie Ihr bester Lehrer sind. Wie viele Aufgaben haben Sie in Ihrem Leben schon erfolgreich gemeistert? Einige nehme ich an. Hören Sie auf sich selbst, hören Sie hin, wann Ihr Körper und Geist eine Pause brauchen. Überfordern Sie sich selbst nicht, nehmen Sie sich Zeit. Lernen Sie von der Vergangenheit, von Ihren Fehlern und von Ihren Triumphen. Vergessen Sie nicht, dass Sie der Mensch sind, der die Zügel hält. Sie bestimmen, wie viel Zeit, Aufmerksamkeit und Ruhe Sie sich und Ihrem Gehirn geben, um sich auf Neues vorzubereiten. Alles, was du dafür brauchst, hast du. Denn du bist dein bester Lehrer. Also staune, was in dir steckt.